In the dream there's a whistle to wake you up again. We'll be right back. Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe des Sunday Service mit neuer Musik aus dem Plattenschrank. Alles, was gerade so auf dem Markt ist, wird hier zumindest ansatzweise vorgestellt. Bei so vielen Platten, die gerade rauskommen, reicht auch die Sendezeit hier leider nicht aus für alles. Aber mein Gott, irgendwann kommt das Winterloch und dann kann ich auch wieder ganz entspannt so ein paar Sachen ausgraben, die liegen geblieben sind. Aber das dauert noch. Keine Angst, heute gibt es wirklich fast nur brandneue Musik. Und anderem dabei sind Prefab Sprout, Islands, Sun Furman, dann Musik von Sebastian Tellier, von Matthew E. White, O-Land sind dabei und noch viele, viele andere. Eben gerade hörten wir Jamin, eine Band aus Stockholm, die bereits 2010 mit ihrem Debütalbum The Wilderness auf sich aufmerksam machten. Auf Yuzu, das neue Album heißt so, was immer das heißen mag, klingen Jamin, so ein bisschen wie unsere Lieblingsbands aus Chicago, sei es Sea & Cake, die Cocktails oder auch Joan of Arc fallen da gerne als Referenzen ein und kombinieren deren Songwriter-Verständnis für Polyrhythmen und Jazz mit der bekannten Pop-Sensibilität von schwedischen Bands. Und von Jamin gerade war der Track Zen Fashion zu hören. Und das Ganze war auch letzte Woche hier Album der Woche. Wer das diese Woche wird, das erfahrt ihr in der letzten Stunde. Hier geht's weiter mit einem unbekannten Künstler namens Murik. Your world. Das war der Track Jupiter von einem Herrn, der sich Murik nennt. Dann verbirgt sich ein Mensch namens Morrissey, doch so ist richtig. Also nicht wie Morrissey ausgesprochen, sondern wie Maurice geschrieben, mit einem CY hinten dran nochmal. Morrissey Zimmermann oder Zimmermann wahrscheinlich eher. Er kommt aus Polen. Ich sollte das mit diesem polnischen Namen vielleicht lieber sein lassen, wie ihr gerade hört. Und der ist aber Wahl-Berliner und ist dort in der dortigen Elektronik-Szene schon relativ gut angekommen. Hat auf B-Pitch Control und auf dem Label von Dapike seine bisherigen Maxis veröffentlicht. Jetzt gibt es ein richtiges Volllängenalbum. Roofs heißt das. Und der Track gerade eben, Jupiter, ist ein bisschen der Lichtblick auf diesem Album. Sonst eher so Schatten und Düsternis von den Sounds her. Gerade eben durch die Gitarre das Ganze so ein bisschen lieblich zum Sonnenstrahl hingezogen, das Ganze. Also Murik hier gerade eben von dem Album Roofs. Hier geht's weiter mit einem relativ langen Track von einem alten Bekannten, Lee Rinaldo, zusammen mit seiner Band The Dust, Trackers Litchi Leaving. Feeling, knowing what I got to say. Lecce, Leaving, ein Track von Lee Rinaldo and the Dust, so nennt sich zumindest jetzt gerade seine aktuelle Begleitband, der Track von dem Album Last Night on Earth. Und es ist schon erstaunlich, wie produktiv Lee Rinaldo gerade ist. Ich meine, seine eigentliche Band Sonic Youth, von denen er ja, oder bei denen er ja Gründungsmitglied ist und wo er Gitarrist war, hat sich ja 2011 aufgelöst. Und während der Sonic Youth-Zeiten hatte er alle paar Jahre vielleicht mal eine Soloplatte veröffentlicht. Seit dem Split von seiner Band ist er sehr aktiv, hat 2011 mit dem Album, wie hieß es nochmal, Between the Times and the Tides, eine sehr, sehr schöne, fast schon poppige Platte rausgebracht. Jetzt gibt es was Neues, Last Night on Earth heißt das aktuelle Werk von ihm. Und die Platte ist schon so ein bisschen, sag ich mal, weniger fokussiert auf den Song, auf so 3-4-Minuten-Tracks, sondern teilweise wirklich mit 10 Minuten langen Stücken dabei. Auch ein bisschen gitarrenniedliger, weniger vielleicht Indie-Pop-lastig, was bei seiner vorherigen Platte extrem erstaunlich war, dass er wirklich ganz, ganz klasse Pop-Songs schreiben kann. Hätte ich von Lee Rinaldo gar nicht gedacht, gar nicht erwartet. Ich meine, er ist auch schon fast Ende 50, 57, glaube ich, ist er. Und man würde eigentlich denken, dass er dann mehr so Bock auf Krach und Noise und experimentellen Kram hat, aber irgendwie dann doch ein, ja, großer Popper vielleicht dann doch. Lee Rinaldo, hier noch ein Track von ihm. The Rising Tide, Track geht fast 10 Minuten. Valerie said it might be strong. Das war Vex Ruffin mit dem Track Hard on Myself. Das lief gestern bei mir im Auto und meine Mutter saß neben mir. Und als sie die Musik hörte, meinte sie so zu mir, sag mal, das ist doch Underground-Musik, oder? Fand ich schon ziemlich erstaunlich. Meine Mutter ist Ende 70, müsst ihr wissen, dass die weiß, was Underground-Musik ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Vex Ruffin ist ein Filipino-Amerikaner, der, ja, wie er selbst sagt, beeinflusst wurde von Bands wie Suicide oder auch von Throbbing Gristle, also eher so Elektropunk und Industrial als seine Quellen ansieht, als seine musikalische Sozialisation ansieht. Und sein Debütalbum Vex Ruffin einfach nur betitelt, ist dann aber doch tatsächlich beim amerikanischen Hip-Hop-Label erschienen, nämlich bei Stone's Throw. Auch die öffnen sich immer mehr Richtung anderen Musikrichtungen und haben vielleicht keinen Bock mehr auf den immer gleichen Hip-Hop-Kram. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall spannende Platte hier von Vex Ruffin, kann ich jedem von euch nur empfehlen. Cloud Control kommen von den Blue Mountains, das ist in Australien oberhalb von Sydney, haben damals ihr Album Bliss Release 2010 rausgebracht. Schöne poppige Platte gewesen. Jetzt gibt es den Nachfolger, der da heißt, oh Gott, wie heißt die Platte? Die heißt Dream Cave. Inzwischen sind die Boys und Girls auch nach London gezogen, weil hier einfach natürlich mehr los ist mit Touren und unterwegs sein und so weiter und so fort. Und hier kommt wirklich ein schöner Track von Cloud Control, der heißt Moon Rabbit. Cloud Control. Für meine Mutter will auch noch Underground-Musik wären. Ich würde fast denken, nein. Ihr Track Moon Rabbit war gerade zu hören. Die Australier mit ihrem neuesten Album Dream Cave haben wieder mal hier ein solides Werk abgelegt. Es ist erstaunlich, wie viele neue Bands es gibt, die gerade eben ihr Debütalbum veröffentlichen, von dem man wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht mehr viel hören wird. Also alles eher so musikalische Eintagsfliegen. Ob die auch dazu gehören, ja, müssen wir abwarten. Alphabet Backwards, um die geht es. Eine Band aus Oxford, die sich kennengelernt haben in der Kirche beim Orgelspielen und die ihr Debütalbum Little Victories in England schon letztes Jahr veröffentlicht haben. Hier erscheint es diese Woche. Und der Track von Alphabet Backwards heißt Blink of an Eye. Yes, it's easy being me, but you know how. You never say you're sorry, no, all of the time. You never break my fall, but you know how. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Our lips have got all the time in the world to be together, and our lips have got all the time in the world to be together. In the blink of an eye, you are gone. Shiny strings are spicking, let your mouth do Mahayana, shine upon the disco ball, reflect into your eyes. Little shiny strings are spicking, let your mouth do Mahayana, shine upon the disco ball, reflect into your eyes. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Our lips have got all the time in the world to be together, and all the time in the world to be together, and our lips have got all the time in the world to be together, and our lips have got all the time in the world to be together, and to be together, and to be together, and Blink of an Eye, das war ein Track von Alphabet Backwards. Die waren auch so ein bisschen rückwärtsgewandt, was die Popmusik angeht, sehr 80er-lastig teilweise. Und ihr Album Little Victories trieft nur so vor zuckersüßer Popmusik. Ich habe schon ganz klebrige Finger hier, wenn ich mir das Cover nur angucke und anfasse. Ja, also glaube ich nicht wirklich jedermanns Sache, das Ganze hier. Vielleicht aber Alice Russell, die Dame aus England auch, macht wirklich waschechte Soul-Musik. Hier ihr Track To Dust vom gleichnamigen Album. About that's so strange. to Dust. Das war Alice Russell, die Dame aus England. Eine richtige Soul-Röhre, die sie da hat. Dem Soul gewidmet ist eigentlich auch mal das New Yorker Label Deptone. Aber jetzt machen die auch ihre Pforten auf für Musik, die kubanischen Ursprungs ist und mehr so Richtung Salsa geht. Und veröffentlichen diese Woche mit Pilon das neueste Album, das Debütalbum von Los Hacheros. Hier ihr Track Ashtzugar. Cuando visité Cancún, no me imaginaba. Cuando buscaba en la plaza, la vieja no estaba. A mí me costaba trabajo saber qué pasaba. Hasta que yo hablé con Armando, todo me explicaba mamá. Cubana, mami, mamá se fue y me dejó. Los Hacheros. Kommen aus der Salsa-Szene New Yorks. Die spielen dann irgendwo in Chinatown in den Kellern von mexikanischen Restaurants. Aber veröffentlichen jetzt, wie gesagt, ihr erstes Album Pylon, betitelt davon der Track Asugar, zu hören. Ganz neu erschienen auf Deptone Records. Die nächste Scheibe ist locker mal 30 Jahre alt. Hier kommt Billy Bragg mit The Busy Girl Buys Beauty. The Busy Girl Buys Beauty. The Pretty Girl Buys Style. And the Simple Girl Buys What She's Told to Buy. And sees her well through the brightly lit eyes of the glossy romance of fashion. Where she can learn top tips for the gas cook, successful secrets of a sexual kind, the daily drill for beautiful hair, and the truth about pain. What was Anna Fool wearing? What did Angela rip inside? What will you do when you wake up one morning to find that God's made you plain in a beautiful person's world, and all those quick recipes have let you down, and you're 20 and a half and you're not yet engaged? Will you go look for the boy who says I love you, let's get married and have kids? The busy girl buys beauty. The pretty girl buys style. She's told to buy. She's a well through the brightly lit eyes of the glossy romance of fashion. Where she can learn top tips for the gas cook, successful secrets of a sexual kind, the daily drill for beautiful hair. Tja, der großartige Billy Bragg hier gerade eben mit dem wundervollen Song The Busy Girl Buys Beauty vom Album Life's a Riot, erschien vor genau 30 Jahren. Damals noch zum Sticker drauf, Don't Pay More Than $2.99, Pfund natürlich, englische damals. Und ja, diese Platte wurde gerade eben wieder veröffentlicht mit allen Tracks drauf und dazu dann noch die gesamten Aufnahmen, also sowieso remastered natürlich, und dazu noch die gesamten Aufnahmen von einer Live-Show, die Billy Bragg in England gespielt hat und wo es genau diese Tracks als Zugabe gab, als zweite Zugabe wohlgemerkt, zusammen normal im Set. Und das Ganze wirklich eine der besten Alben, die er jemals veröffentlicht hat. Hier noch ein weiterer Track von Billy Bragg, The Milkman of Human Kindness. Oh, my hand for me, I'm making. kindness I'll leave an extra pint. The Milkman of Human Kindness, das war Billy Bragg, der Track vom Album Life's a Ride with Spy Where the Spy. Erschien im Original 1983, das erste Album damals von Billy Bragg und das Ganze vor 30 Jahren, deshalb wieder veröffentlicht, das Ganze als Sonderedition remastered, dazu exklusive Live-Aufnahmen. Hört den Sunday Service, hier geht's weiter mit Reflector, der Titeltrack vom neuesten Album von Arcade Fire. Some of them.